sagst nein, wir bleiben zu Haus. Bleib wo sitzen, ich steh auf. An dem Scheiß gehst du noch drauf. Ich mach mir heut diese Welt, bitte wie sie mir gefällt. Und der klingt dann dieses Lied, regiert das Lustprinzip. Du bleibst um in der Ecke stehen, ich will lieber tanzen gehen. Wenn bunte Lichter blitzen, in einer Disco schwitzen. Alltag raus, Video rein, so kannst du ruhig glücklich sein. Und da klingt dann dieses Lied, regiert das Lustprinzip. Regiert das Lustprinzip. Regiert das Lustprinzip. Seh die Welt mit anderen Augen, DJs am Bisputschlauch. Seh wie meine Hüfte kreist, während mein Gesicht entgleist. Es gibt nichts, was mich noch hält, Grüße an den Rest der Welt. Fehlt der Party dann die Power, geht's auf zur After Hour. Du kannst um in der Ecke stehen, ich will lieber tanzen gehen. Wenn bunte Lichter blitzen, in einer Disco schwitzen. Alltag raus, Video rein, so kannst du ruhig glücklich sein. Und da klingt dann dieses Lied, regiert das Lustprinzip. Regiert das Lustprinzip. Los Prinzip, Los Prinzip, Los Prinzip, Los Prinzip.